Ist der Notruf 110 und 112 gestört? In Notfällen bitte die Polizei in Waldshut, Dingen anrufen. Radio. Am Abend, Radio. Am Freitag, Radio Regenbogen. Charlie 2000. Jeden Tag freue ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig. Die Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg. Ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehn. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie, Charlie 2000. Hallo Nachtschwimmer, es ist Freitag, es geht ans Wochenende. Freitag. 22 Uhr. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Let the show begin. Auf die Plätze, jetzt. Wir haben Gewinnspiele, ganz viel Spaß und neue Songs. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. DJ Sammy auf Mallorca. Und schon habe ich den ersten Ärger. Ich habe ihn vergessen. L. Stop! Stop! Bitte stop! Ja, du willst die Leute begrüßen. Mach das. Willkommen in Bandiana. Hallo L. Hallo Unruhestifter. Jetzt kann die Post abgehen. Yeah. Magnetic Polster, ganz neu. Unsere Faxnummer für diese Sendung, wer mir faxen möchte, 0621 33 75 266. Und kurz nach halb haben wir unser erstes Gewinnspiel. Hallo! Happy Weekend! Radio Regenbogen. FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Unsere Lieblingssendung. Die Party kommt jetzt erst richtig in Schwung. Daisy D. Tja, und dann werden wir uns noch unterhalten über meinen Freund und seinen Beruf. Was hat er denn wieder für einen Beruf? Hab ich ganz vergessen. Kelly, sag mir das. Bist du den ersten Tag hier? Nein, ich muss es doch wissen, oder? Ich verkaufe Schuhe, okay? Ja, wissen wir. Hey, Nachtschwärmer! Pass auf, da kommt der wahnsinnig Beschränkte! Mission Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Ganz neu, absoluter Geheimtipp. Musik. so I can bust my rap in your ear. Wanna hear you cheer, spend my life, my career with you, have no fear. For real, here's the deal, you got a sex appeal, girl. You're making me feel boom-bustic, fantastic, like missile off a man. You're the bomb, shorty, don't you know that I'm your fan? Keep it slow and sexy, why don't you ask me what's on my mind? You know it stressed me the first time I saw you. I knew it from the start. The bounding sound is the rhythm of my heart. Tick tock, the rhythm of my heart. The rhythm of my heart. The rhythm of my heart. Tick tock, the rhythm of my heart. The rhythm of my heart. I knew it from the start. Girl, I knew it from the start. You're the rhythm of my heart. 'Cause I feel you. Tick tock, the rhythm of my heart. Can you feel me? The rhythm of my heart. Girl, I knew it from the start. You is what I do every day, what can I say? Swing around my way, you're my girl, I'm your man, your body. Oh damn, left to right, front to back, I wanna slam. Some say I'm nasty, that I'm a menace. I call Stannis, like Sampras do with tennis. You're the one for me, I thought you knew. No one else can do the things I do for you. Keep you warm when you're cold, my love will unfold. You got a something that's gotta be told. Come and get with me, form a unity, be my lady. That's how it's supposed to be. The rhythmic of my heart is ticking like a clock every time I see you walking down the block. Yeah, the first time I saw you, I knew it from the start. The pounding sound is the rhythm of my heart. Tick tock, the rhythm of my heart. The rhythm of my heart. The rhythm of my heart. Tick tock, the rhythm of my heart. The rhythm of my heart. I knew it from the start. Tick tock, the rhythm of my heart. The rhythm of my heart. The rhythm of my heart. Tick tock, the rhythm of my heart. The rhythm of my heart, I knew it from the start. Girl, I knew it from the start. You're the rhythm of my heart. 'Cause I feel you. Tick-tock, the rhythm of my heart. Can you feel me? The rhythm of my heart. Girl, I knew it from the start. You're the rhythm of my heart. 'Cause I feel you. Tick-tock, the rhythm of my heart. Can you feel me? I knew it from the start. Yeah, from the first time we met, you had to be on the set. Had to get your number, so I came correct. Step to you, even my friends accepted you. Baby boo, you make my dream come true. You're so sexy and on my mind all the time. Had to write this rhyme, you make my temperature climb. Wanna get to know you much better. Show you that we can kill the feeling. Yes, I wanna blow ya mind like a bomb. Come closer and get some love. My heart beats beating like a drum. Let's stay together till death do us part. Hey girl, you're the rhythm of my heart. Girl, I knew it from the start. You're the rhythm of my heart. Girl, I knew it from the start. You're the rhythm of my heart. Girl, I knew it from the start. You're the rhythm of my heart. 'Cause I feel you. Tick-tock, the rhythm of my heart. Can you feel me? From the start, you're the rhythm of my heart. 'Cause I feel you. Tick-tock, the rhythm of my heart. Can you feel me? I knew it from the start. Tick-tock, the rhythm of my heart. The rhythm of my heart. The rhythm of my heart. Tick-tock, the rhythm of my heart. The rhythm of my heart. I knew it from the start. Tick-tock, the rhythm of my heart. The rhythm of my heart. The rhythm of my heart. Tick-tock, the rhythm of my heart. The rhythm of my heart. I knew it from the start. Nicht aufs Klo gehen. Wollte nicht, Sommer. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. Anyone know what you can do? Anyone to feel the rain? station is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Nachschub, bevor als nächstes ein tierischer Remix von Red 5 kommt, kommen erst die Termine von Charlie 2000. Und zwar für morgen Samstag, 1. März. Da ist dran zum Eiten. Neuried Altenheim, die Festhalle. Und Oberwitten im Ilzachtal, das ist ganz oben in den Bergen. Oberwinden auch in der Festhalle. Am kommenden Mittwoch, am 5. Diskothek Boom in Karlsruhe in der Marienstraße City hinter der Hauptpost. Und am Donnerstag wieder in Broadway in Mannheim. Alle, die da letztes Mal da waren, hallo, hallo. After party. Wer 5 Interpreten zusammen hat, ruft bitte an 0138 8000. Aber wem sage ich diese Nummer? Ich grüße Sie natürlich alle Blondies. Stellvertretend die Kelly. Kelly, heute lege ich dich rein. Ehrlich, heute habe ich was vor mit dir. So blöd wäre ich auf keinen Fall. Aber ich habe, Kelly, ich habe dich schon öfters reingelegt. Ja, aber da war ich ein Baby. Nein! Get it. Was guckt, was guckt, was gucken die? Kelly. Was guckt, was guckt, was gucken die? Was guckt, was guckt, was guckt, was gucken die? Das müsste jetzt reichen. Pain. Ich habe mehr Pain mit meinem Freund, ehrlich, ich weiß es ja. Okay. Primary magnetic coils to absolute zero. Primary magnetic coils to absolute zero. Jetzt will ich wissen. Ruf mich an, nach Schwimmer. Thank you. auch ziemlich neu, der Song. So, meine Leitungen glühen. Hallo Nachtschwärmer, grüßt euch. Vielen Dank, dass ihr so viel zahlreich anruft. Ich habe in der Leitung jetzt die Tatjana aus Mannheim. Hallo Tatjana. Hallo. Grüß dich. Für dich ganz einfach wahrscheinlich, oder? Ja, es ging so. Also lass mal hören. Also Wickfield. Ja. Dann die Sultans. Richtig. Robert Miles. Ja. Cool and the Gang. Genau. Insomnia. Yay! Super! Alle anderen linken bitte auf. Wir haben jede Stunde ein Gewinnspiel. Was ist noch Fragen? Und was wird mit der Sendung? Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Oh, la, la, la, la, la, la. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Oh. Radio, absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey, hey. Are you Red Radio? Jetzt geht die Party erst richtig los. Oh, was? Schon kurz vor 8? Das ist doch viel zu spät. Was hab ich nur gemacht? Was hab ich da getan? Mein Wecker stellen letzte Nacht. Stimmt, gestern hatte ich später. Daran hab ich nicht gedacht. So ne Scheiße, jetzt wird's unentspannt. Wieso hab ich den Fehler gestern Abend nicht erkannt? Doch keine Zeit für Fragen, jetzt heißt es handeln. Dusche, Zähne putzen, anziehen und ein Marsch mit Mandeln. Von der Bude normal, für mehr war keine Zeit. Ich komm eh schon zu spät, doch ich brauch noch ne Sprite und Zigaretten natürlich. Die Zeit muss sein, doch da kommt auch schon die Bahn. Und ich steck die Ziggis ein, rein in die Bahn. Und erstmal frühstücken, dann die Lage peilen auf den Stundenplan gucken, was hab ich in der ersten Mathe? Oh shit, ne Doppelstunde und dazu noch bei Frau Schmidt. Oh shit, Frau Schmidt. Oh Mann, Frau Schmidt. Oh shit, ist das ein? Frau Schmidt. 10 nach 9, ich steh vor meiner Klasse. Die Stunde hat schon angefangen, oh Mann, wie ich das hasse. Ich geh rein und seh Frau Schmidt und die sagt, oh wie schön, dass du auch noch kommst. Ich möchte mal deine Hausaufgaben sehen. Auch das noch, die Hausaufgaben habe ich nicht. Sie sagt, glaubst du wirklich, dass man so noch eine 4 kriegt? Doch damit nicht genug, sie redet weiter und wird lauter. Doch an mir kann das nicht liegen, das ist Frust aufgestauter. Sie fühlt sich provoziert, bei mir egal ist, was sie sagt. Nur weil ich keinen Bock auf Mathe hab, fühlt sie sich angemacht. Dabei ist sie 45, ich bin gerade mal 17. Wie kann sie sowas mitnehmen, da müsste sie doch drüber stehen. Warum schreien sie mich so an, haben sie einen Komplex? Alles, was ich dann noch höre, ist raus und 6. Dazu gibt sie mir noch einen Brief für meine Eltern mit und sagt mit Unterschrift zurück. Ich sag vielen Dank, Frau Schmidt. Oh shit. Ich sag vielen Dank, Frau Schmidt. Was mit. Oh shit. Oh shit. Frau Schmidt. Wo krieg ich jetzt die Unterschrift her? Oh shit. Gibt's doch gar nicht. Frau Schmidt. So ein Scheißtag, zum Glück ist heute ne Feier. Echt, kaum bin ich zu Hause, geh mir die Eltern auf die Eier. Ich lerne so viel Scheiß, den ich nie wieder brauch. Doch wenn ich das nicht tu, dann steh ich am Schlauch. Denn da krieg ich Noten, die bewirken, dass ich wiederhole. Und meine Lehrer kriegen dafür auch noch Kohle. Doch egal, wir haben gleich 10, ich wollte doch auf die Party gehen. Die Schule vergessen und trinken und schöne Frauen sehen. 3 Stunden später, ich bin total besoffen. Doch die Party ist nicht so der Bringer. Und ich kann nur hoffen, dass ich mich nicht blamier, wenn ich mit dieser Frau nach Hause geh. Denn auch sie ist nicht der Bringer, soweit ich das noch seh. Ich lieg bei ihr im Bett, boah, war das ein Ritt. Ich frag sie, wie sie heißt. Sie heißt Bianca Schmidt. Dieser Name, was für ein Zufall ist das Schicksal? Das ist mir jetzt egal, denn Fräulein Schmidt ist im Bett optimal. Sie will noch mehr, ich spür die Hand in meinem Schritt. Wir dürfen nicht so laut, so meine Mutter kriegt das mit. Kaum hat sie das gesagt, kriegt die Zimmertür einen Tritt. Rein kommt ihre Mutter, oh mein Gott, es ist Frau Schmidt. Oh shit. Frau Schmidt. Oh, oh, da macht man es mit bei Frau Schmidt. Oh shit. Kein Problem, kein Problem, ich geh schon, ich geh schon. Oh, ich, oh. shit. Frau Schmidt. Vielleicht. Oh shit. Oh shit. Frau Schmidt. Frau Schmidt. Oh shit. Oh shit. Freitagabend. Nein! Durchgeknallter Turbospaß. Oh gut. Der geballte Angriff auf die Lachmuskeln. Das denke ich auch. Das total ausgeflippte. Katie, yo! Oh, oh, oh! Drin in Dance Charts. Und das ist der Remix. Einer von den Remixen, der rausgekommen ist. So, L, was denn? L, was höre ich? Du bist sauer auf mich? Wieso denn? Wo zum Teufel warst du gestern Nacht? Ich habe eine Viertelstunde an deine Tür geklopft, weil ich irgendwo schlafen musste. Ja, wieso? Bist du rausgeflogen? Ich denke, deine Frau wollte immer weg. Es ist gut, wenn eine Frau weggeht, wenn sie sauer auf dich ist. Es ist immer gut, wenn eine Frau weggeht, aber besonders, wenn sie sauer auf dich ist. Und wenn sie weggehen, können sie sich das Angebot ansehen. Weißt du, diese fetten, kleinen, glatzköpfigen Zwerge, die gar nicht wissen, wie glücklich sie sind, dass sie keine Frau gekriegt haben. Und dann kommen sie dankbar wieder angekrochen, in der Gewissheit, dass sie keinen besseren kriegen als uns. Seien wir ehrlich, du fischst doch nicht nach Stichlingen, wenn du zu Hause Moby Dick hast. Weißt? Ja, und du bist Moby Dick, der Moby Dick, der Schuhverkäufer. So, das hätten wir. Schwabikowski. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Mexico.

Dragana, Up and Down. 23:12 Uhr. Wahnsinn! Radio Regenbogen. Und jetzt aber. Ey, Leute! Mach die Hocker klar! Das geht nach dem Cordon Bleu hin! Da gibt's Spanferkel auf dem Klo! Macht eure Tonbandgeräte klar, Nachtschwärmer. Yes, komm, Red Five! Was ist das für ein Lärm? Das sind meine platzenden Trommelfälle. Wenn Sie glauben, hier sei alles Banane. Vergesst es! Bei uns ist nämlich alles... voll pervers, ey. Hello? Y'all ready for this? This is the remix.

echt nicht von der Hand zu weisen, dieser Remix. Hallo, Schirmer. Hey, hey, yo. Hallo. Ran an die Waffeln. Größer, satter, lecker. Werbung. Super gut. Everyone to feel the right power? The answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Erstmal bedanke ich mich bei allen, die letzte Woche in Eichstätten waren. Das war spitzenmäßig. Und da konnte man gar nicht feststellen, dass es eine Reithalle war. Da war ein Boden mit Spanplatten ausgelegt. Also super klasse. So. Diese Woche, morgen Samstag, ist dran. Neuried Altenheim, das bei Offenburg in der Festhalle. Und Oberwinden, Elzachtal, auch in der Festhalle. Und am Mittwoch, den 5. das Gedenk Boom in Karlsruhe. Da wird der Motorroller verlost. 40 CDs gibt es zu gewinnen. Jede Menge Getränke. Eintritt, ein Getränk. Also indirekt frei. Mittwoch, kommender Mittwoch, der neue Treff in Karlsruhe. Und am Donnerstag, da ist der liebe Charlie in der Diskothek Broadway hier in Mannheim. Einlass ab 21 Uhr, in Karlsruhe 20 Uhr. Und da ist Back to the 80s. Natürlich ab und zu und zwar ein paar neue zwischendurch, aber im Großen und Ganzen Back to the 80s. Leave all your problems back at home, it's a party chan here. Party chan here. This is the Mobile Road Show. Radio. Am Morgen. Radio. Am Sonntag. Radio Regenbogen. Holiday, das Urlaubs- und Freizeitmagazin mit Pia Hoffmann. Another holiday. Eisbären, Eisberge und Eisschollen. Diesmal führt unsere Holiday-Kreuzfahrt nach Grönland. Mit Schnupfen ins Flugzeug. Wir sagen Ihnen, was Sie tun können, damit Ihnen die Erkältung nicht den Urlaub vermiest. Und wir verlosen einen Paragliding-Trip für zwei Personen. Und wir laufen, das hier ist offen. Und wir sind in der Luft. Juhu. Machen Sie mit und heben Sie ab. Radio Regenbogen Holiday, jeden Sonntag von 9 bis 12. Ford Fiesta 97. Bei dieser Partie können Sie nur gewinnen. Denn jetzt gibt es den... Jetzt geht's richtig los, 11:30 vorbei. Jetzt geht's los. Aber erst noch ein super heißer Remix. Are you motherfuckers ready? Yeah. Like we always do about this time. Remix Special. Wetten, ihr kennt den Song? Tim Frost Remix. Und jetzt ist aber Zeit. Achtung. Gewinnspiel. Na dann, voller Spieltrieb voraus. Wir fangen jetzt mit der Show an. Oh. Die bezahlten Gäste sind da, die Ehrengäste sind da und ein paar andere Leute auch. Okay, leg los. Wo bleibt der Beifall? Alles klar, geht los. Wir suchen wieder 5 in der Britten. Ganz los geht's. Und 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay.

mach das Fenster auf und denke, gibt's doch gar nicht. Ich guck mir unsere Umwelt an und frag mich, wozu plan ich? Ob Regenwald, Abholzung, Atomkraft, Ozon noch. In der Nordsee, Bohrinseln und was weiß ich sonst noch. Kurz gesagt, ganz schlecht gelaufen. Alles, was mir bleibt, ist ein Stückchen Regenwald zu kaufen. Ich bin kein Pessimist, sondern einfach Realist. Wie soll man denn was ändern, wenn man gerade mal 20 ist? Jetzt mal ganz im Ernst, vor kurzem war ich noch ein Kind. Und ich kann nur sagen, unsere Eltern waren wohl zu blind. Wie auch immer, ich geh raus, freu mich über das Sonnenlicht. Und davon kriegt man jetzt Krebs, das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nichts, weil wir noch weit mehr als fünf in der dritten. Der große Augenblick ist gekommen, Leute. Wer ist der Gewinner? Das wird sich gleich rausstellen, wer der Gewinner ist. Bonky for a Pete. Hat hier jemand Lust auf eine Party? Dann geht's ab, Mann. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Da hilfst du ab. Auf more fun. Loon! DJ! Balloon! DJ! Balloon! DJ! Balloon! DJ! Balloon! DJ! DJ Balloon, ganz neu. DJ! Balloon! Okay, DJ Balloon, halt dich mal ein bisschen zurück. Ich habe nämlich jetzt in der Leitung den Steffen aus Mannheim. Heute habe ich viele Leute aus Mannheim, denke ich. Ja? Steffen, grüß dich. Hallo Charlie, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut und dir wahrscheinlich auch, weil du nämlich zurückgekommen bist. Und wir hören jetzt von dir fünf in der Bretten. Ich hoffe, dass es stimmt. Okay. Der Wolf. Genau. Backstreet Boys. Ja. Totenhosen. Richtig. Tina Turner. Ja, ja, lass mal gelten, ja. Ja, das ist das Original ist von Tina Turner, sagen wir so. Und Get a Boys. Ja, haben wir ja schon fünf. Sind fünf. Yeah! Genau, der Steffen hat Super! Super! Oh Mann, einsame Spitze. Ganz toll! Du hast es geschafft! Unglaublich! Super! Toll! Famos! Spitze! Alle anderen legen auf! 23.50 Uhr am Freitagabend. Ich grüße euch, Nachtschwärmer. You can hide, gonna find you and take it along. Wir machen jede Stunde ein Gewinnspiel. Nicht traurig sein, natürlich. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Blondies. Hallo Kelly. Ha, die Kelly ist mein absoluter Liebling. Da werden andere schon eifersüchtig. Wie bringt man das Hirn einer Blondine auf Erbsengröße? Antwort und Lösung: Man bläst es auf. Unverschämtheit. Ehrlich, hä? Das ist doch mal wieder was. This is progressive attack. This is the beginning. Progressive attack by Radio Rainbow. Progressive attack. We start attack. Oh, da habe ich noch einen Nachtschwärmer. Den muss ich noch loswerden. Was ist eine Blondine mit einer Matratze auf dem Rücken? Antwort: einsatzbereit. Oder da wäre noch einer. Was ist eine Blondine in Salzsäure? Antwort: ein gelöstes Problem. Oh, ich mache wieder beliebt. Ich mache wieder derart beliebt. Das halte ich nicht aus. Ach was, jetzt bin ich schon dabei, jetzt zieh ich's durch. Sitzen zwei Blondinen in der Bar. Da kommt der Freund der einen Blondine mit einem Strauß Blumen an und gibt ihn seiner Freundin. Darauf diese zu der anderen: ach, jetzt muss ich heute Abend die Beine wieder breit machen. Die andere: wieso, habt ihr keine Vase zu Hause? Das reicht jetzt. Die explosive Minute. Der absolute Hammer. I'm so strung out and now I don't know what to do. Should I take my love away, dear God, how will you pull me through? I'm so strung out, somehow my life has gone astray. So I lay me down to sleep, please Lord, now take my soul away. Now I'm all alone, my room in the corner, staring at the wall and I'm missing up a sonar. Missing but I'm fishing in the empty bowl. Cocaine got my brain and I'm sweating cause I'm ice cold. Hold on for a minute, what's that sound? Raised up to my feet, paranoid, looking all around. Up, down, on the ground, is it reality? Damn, I always feel like somebody's watching me. Now let me find another plan, looking for a plot. Looking for the man with the sack that gets got shot. Lay him down cause it don't make me numb. Cocaine on my brain and I gotta give me some. I'm so strong,